Einen anspruchslosen, eifrigen, rüstigen Gehilfen würden Sie an mir haben. Mit diesen Worten bewarb sich der damals 34-jährige Adelbert von Chamisso an der Teilnahme der Romanzowschen Entdeckungsexpedition, einer botanischen Forschungsreise, die der russische Reichskanzler Graf von Romanzow zwischen 1815 und 1818 ausrichtete. Ein Jahr zuvor hatte von Chamisso Peter Schlemihls wundersame Geschichte veröffentlicht, mit der er Eingang in die Weltliteratur finden sollte. Er selbst sah sich jedoch vielmehr als Naturwissenschaftler. Deshalb war die Fahrt auf der Brigg Rurik eine Gelegenheit, Pflanzen und Tiere ferner Länder zu studieren. Die Reise dauerte 3 Jahre und führte den Dichter um die halbe Welt. Danach arbeitete er im Botanischen Garten in Berlin. Bis heute tragen 5 Pflanzengattungen und 28 Pflanzenarten Chamissos Namen. Hören Sie nun, dass ich kein Dichter bin, Adelbert von Chamissos Forschungsreise auf der Brigg Rurik von Jürgen Welbrock. Sie können die vollständige Sendung auch auf den Wissenschaftsseiten im Internetangebot von Radio Bremen hören und im Text nachlesen unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort. In meiner Kindheit hatte Kuck den Vorhang weggehoben, der eine noch märchenhaft lockende Welt verbarg. Und ich konnte mir den außerordentlichen Mann nicht anders denken als in einem Lichtscheine, wie etwa dem Dante sein Urahnherr Cacciaguida im 5. Himmel erschien. Ich war wenigstens noch der Erste, der eine gleiche Reise von Berlin aus unternahm. Jetzt scheint, um die Welt gekommen zu sein, zu den Erfordernissen einer gelehrten Erziehung zu gehören. Und in England soll schon ein Postschiff eingerichtet werden, Müßiggänger für ein geringes Geld auf Cooks Spuren herumzuführen. Wie sein Märchenheld Peter Schlemihl, der seinen Schatten verkaufte, begab sich Adelbert von Chamisso, deutscher Romantiker französischer Herkunft, 1815 auf eine 3-jährige Forschungsreise um die Welt. Beseelt vom schwärmerischen Geist Rousseaus, vom fragenden Geist Goethes und angespornt vom leuchtenden Beispiel Alexander von Humboldts. Der war 15 Jahre zuvor auf seine so abenteuerliche und wissenschaftlich so ergiebige Mittel- und Südamerika-Reise gegangen, in deren Verlauf er unter anderem den Orinoco-Strom erforschte. Der 24-jährige Chamisso in einem Freundesbrief. Kinder auf dem Lande werden gewöhnlich mächtig von der Natur angezogen. Blumen, Insekten, alles, was da ist, blüht, sich reget. Und die größeren Massen, die geheimnisvollen Berge, die Gewässer, die Erscheinungen der Luft, haben einen unsäglichen Reiz für ihre Seele. So war wenigstens ich. Und ich weiß noch, wie ich die Insekten erspähte, neue Pflanzen fand, die Gewitternächte anschauend und sinnend an meinem offenen Fenster durchwachte. Wie alle meine Spiele, mein Schaffen und Zerstören auf physikalische Experimente und nach Forschen der Gesetze der Natur ausging, weiß, dass damals geleitet ich vielleicht jetzt als ein Buffon mit unendlichen Kenntnissen ausgerüstet dastehen würde. Nicht mit 7 Meilenstiefeln wie sein Held Peter Schlemihl, allenfalls metaphorischen, unternahm der 34-Jährige diese Reise, sondern als Titulargelehrter auf der Brigg Rurik, unter dem Kapitän und Expeditionsleiter Otto von Kotzebue, dem Sohn des später ermordeten Staatsrates und Dramatikers August von Kotzebue. Durch Vermittlung seines Freundes Julius Hitzig und Fürsprache des Mediziners Martin Heinrich Karl Lichtenstein, Direktor des Berliner Zoologischen Museums, gelang es ihm, sich als Ersatzmann für den aus Gesundheitsgründen zurückgetretenen Professor Ledebur in die Personalliste des 180-Tonnen-Zweimasters Rurik einzuschreiben. Für die Romanzowische Entdeckungsexpedition, so betitelt nach dem Ausrüster, dem russischen Reichskanzler Graf von Romanzow. Des Bewerbers Selbsteinschätzung lautete so: Einen anspruchslosen, eifrigen, rüstigen Gehilfen würden Sie an mir haben. Ich bin der Geburt nach ein Franzose, der Sprache, dem Sinn, der Bildung nach ein Deutscher. Diese Zweiheit hat mir jede Bahn verschlossen. Ich habe, nachdem ich in früheren Jahren im preußischen Kriegsdienst gestanden, mich zu der Natur gewendet und gänzlich ihren Studien gewidmet. Ich habe mir zum Zweck meines Lebens gesetzt, einst für die Wissenschaft zu reisen. Ich habe mich der Botanik ergeben und bin darin meiner Weise nach von dem zunächst Liegenden ausgegangen. Ich habe mich an unserer norddeutschen und an der Schweizer Flora gebildet, die ich ziemlich genau kennengelernt. Ich bin aber auch anderen Zweigen der Naturwissenschaft nicht fremd geblieben. Ich habe zum Beispiel die Würdigung der vergleichenden Anatomie erkennend das Skalpell selbst geführt, auch das Mineralreich kennengelernt. Chamissos Hauptfach also war die Botanik. 3 Jahre vor Antritt seiner Reise, 1812, hatte er ein Studium in Berlin begonnen mit der Absicht, sich allen Zweigen der Naturkunde zu widmen und zu möglichst umfassenden Kenntnissen zu gelangen, um einmal als Forschungsreisender legitimiert zu sein. Ein schon länger im Stillen gehegter Wunsch. Medizin, Physik, Zoologie, Botanik, die es als eigenständiges Studienfach damals noch nicht gab, Chemie und Mineralogie – ein unersättlicher Lernwille zeichnete ihn aus. Es ließe sich einwenden, eine romantische Welthaltung, und eine solche hatte Chamisso nicht erst mit dem Schlemihl zu erkennen gegeben, sei denkbar ungeeignet für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Natur, die ja in der europäischen Tradition, verstärkt seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert, dem Positivismus verpflichtet war. Eine Verpflichtung, deren Einhaltung von Akademien und Universitäten streng überwacht wurde. Auch die Tatsache, dass Chamisso sich besonders in der Systematik hervorgetan hat, könnte diesen Zweifel bestärken. Aber er war immer auch genügend Poet, auch wenn ihm diese Berufung manchmal in der Ferne zu verhallen schien. Dass ich kein Dichter war und bin, ist eingesehen. Tatsächlich war Chamisso, anders als Novalis, der ebenfalls 2 Seelen in seiner Brust vereinigte, das heißt zur Einheit verschmolz, gespalten in seinen Neigungen. Doch wenn er seine Naturbeobachtungen auch nicht in dem Maße transzendierte wie Novalis, alias Friedrich von Hardenberg, der Geologe und Bergbauinspektor, so bewahrte er doch in seinen literarischen Arbeiten immer den poetischen Blick. Ich habe schon oft Gelegenheit gehabt, jüngeren Freunden einen Rat zu erteilen, den noch keiner befolgen mochte. Ich würde, sagte ich ihnen, wenn ich von einer wissenschaftlichen Reise zurückkehrte, über die ich berichten müsste, in der Erzählung derselben den Gelehrten ganz verleugnen und nur das fremde Land und die fremden Menschen oder vielmehr nur mich selbst in der fremden Umgebung dem teilnehmenden Leser zu vergegenwärtigen trachten. Und entspräche der Erfolg dem Willen, so müsste sich jeder mit mir hinträumen, wo eben uns die Reise hinführte. Dieser Teil wäre vielleicht am besten während der Reise selbst geschrieben worden. Abgesondert würde ich sodann den Gelehrten vorlegen, was ich für jedes Fach der Wissenschaft Geringfügiges oder Bedeutendes zu erkunden oder zu leisten das Glück gehabt hätte. Mit diesem Ratschlag, so beherzigenswert er sein mag, zeigt sich Chamisso einmal weniger als guter Romantiker. Wird doch alle Romantik aus dem Leiden am Zwiespalt zwischen Mensch und Natur gezogen, aus dem Leiden an den Rissen, die durch das menschliche Dasein gehen, und die Sehnsucht nach Einheit ist ihr markantester Wesenszug. Die von Chamisso postulierte Trennung zwischen Mensch und Wissenschaftler muss ihm selbst umso leichter gefallen sein, als er erst annähernd 2 Jahrzehnte nach seiner Forschungsreise sich daran macht, auf der Grundlage seiner Tagebücher die Reise um die Welt zu verfassen. Mit Distanz und schon von Krankheit gezeichnet. Die wissenschaftlichen Bemerkungen und Ansichten, bereits früher, 1821, im Expeditionsbericht Kotzebues veröffentlicht, hängt er dem literarischen Rechenschaftsbericht an. Das Buch erschien 1836 in Berlin und fand illustre Liebhaber. Alexander von Humboldt. Diese Weltumsegelung, schon veraltet, hat durch ihre Individualität der Darstellung den Reiz eines neuen Weltdramas erhalten. Thank you. Am 17. August 1815 legt die Rurik, ein Schiff der russischen Kriegsmarine, in Kopenhagen ab. Der offizielle Auftrag: Erkundung der Südsee und des nordpolaren Meeres. Suche von Durchfahrtsmöglichkeiten zum asiatischen Teil Russlands, der lange schon begehrten Nordostpassage. Wie knapp 20 Jahre später zwischen Charles Darwin und Kapitän Fitzroy auf der Beagle waren auch die Beziehungen zwischen Chamisso und seinem Kommandanten von Kotzebue nicht frei von Spannungen. Letzterer tat so ziemlich alles, um den so ganz wesensverschiedenen Gelehrten an der Erfüllung seiner Aufgabe zu hindern. Selbst das Pflanzensammeln verbot er ihm gleich zu Beginn der Fahrt mit der Begründung, es sei kein Platz dafür auf dem Schiff. Ein Befehl, der zum Segen der Wissenschaft, wenn nicht ausdrücklich widerrufen, so doch nach und nach mit Billigung des Kapitäns aufgeweicht wurde. Wohl nicht allein Wesensunterschiede und Meinungsverschiedenheiten, religiöse und gesellschaftspolitische Differenzen führten in beiden Fällen Beagle und Rurik zu so gespannten Verhältnissen. Derart hochbegabte Persönlichkeiten an Bord zu haben, stellte vermutlich eine nicht geringe Bedrohung der Führungsrolle des Kapitäns dar. In Sachen Ehrgeiz und Eitelkeit hätten sich Kotzebue und Fitzroy wohl messen können. Einzig zum Schiffsarzt und Naturforscher Johann Friedrich Eschholz fasste Chamisso Vertrauen. Im Verlauf der Fahrt entwickelte sich zwischen beiden eine innige Beziehung und ein fruchtbares Arbeitsverhältnis. Das Meer hat bei hohen felsigen Ufern und Fluten von einer Höhe, die kaum auf einem anderen Punkte der Welt, auf der Küste von Neuholland, beobachtet wird, seine ganze Herrlichkeit. Die Flut steigt an den Übergangskalk- und Tonschieferklippen bis auf 22 Fuß. Und bei der Ebbe enthüllt sich dem Auge des Naturforschers die reichste, wunderbar rätselhafteste Welt. Ich habe seither nirgends einen an Tangen und Seegewürmen gleichreichen Strand angetroffen. Ich erkannte fast keine von diesen Tieren. Ich konnte sie in meinen Büchern nicht auffinden und ich entrüstete mich ob meiner Unwissenheit. Ich habe erst später erfahren, dass wirklich die meisten unbekannt und unbeschrieben sein mussten. Ich habe im Verlauf der Reise manches auf diese Weise versäumt und ich zeichne es hier geflissentlich auf zur Lehre für meine Nachfolger. Beobachtet. Ihr Freunde, sammelt, speichert ein für die Wissenschaft, was in euren Bereich kommt, und lasset darin die Meinung euch nicht irren. Dieses und jenes müsse ja bekannt sein, und nur ihr wüsstet nicht darum. War doch unter den wenigen Landpflanzen, die ich von Plymouth zum Andenken mitnahm, eine Art, die für die englische Flora neu war. Schon auf der Fahrt von Plymouth nach Teneriffa hat Chamisso Gelegenheit zu einer zoologischen Entdeckung, die ihm später den Ehrendoktortitel und die Ehrenmitgliedschaft in der Gesellschaft naturforschender Freunde einbringen wird. Es ist der Generationswechsel der Salpen, den er als erster beobachtet. Durchsichtige, fassförmige Manteltiere, die oft massenweise im Oberflächengewässer tropischer Meere vorkommen. Bis zu 20 Zentimeter groß werden und sich durch rhythmische Kontraktionen fortbewegen. Hier beschäftigten mich und Eschholz besonders die Salpen. Und hier war es, wo wir an diesen durchsichtigen Weichtieren des hohen Meeres, die uns wichtig dünken, der Entdeckung machten, dass bei denselben eine und dieselbe Art sich in abwechselnden Generationen unter zwei sehr wesentlich verschiedenen Formen darstellt. Das nämlich eine einzeln freischwimmende Salpa, anders gestaltete, fast polypenartig aneinander gekettete Junge lebendig gebiert, deren jedes in der zusammen aufgewachsenen Republik wiederum einzeln freischwimmende Tiere zur Welt setzt, in denen die Form der vorvorigen Generation wiederkehrt. Es ist, als gebäre die Raupe den Schmetterling und der Schmetterling hin wiederum die Raupe. Es ist etwas gar Eigentümliches um das Leben auf einem Schiffe. Habt ihr bei Jean-Paul die Biografie der mit dem Rücken aneinander gewachsenen Zwillingsbrüder gelesen? Das ist etwas Ähnliches, nicht Gleiches. Das äußere Leben ist einförmig und leer wie die Spiegelfläche des Wassers und die Bläue des Himmels, die darüber ruht. Keine Geschichte, kein Ereignis, keine Zeitung. Selbst die sich immer gleiche Mahlzeit, die zweimal wiederkehrend den Tag einteilt, kehrt mehr zum Verdrusse als zum Genusse zurück. Es gibt kein Mittel, sich abzusondern, kein Mittel, einander zu vermeiden, kein Mittel, einen Missklang auszugleichen. Bietet uns einmal der Freund anstatt des guten Morgens, den wir zu hören gewohnt sind, einen guten Tag, grübeln wir der Neuerung nach und bebrüten düster unseren Kummer. Denn ihn darüber zur Rede zu setzen, ist auf dem Schiffe nicht Raum. Abwechselnd ergibt sich einer oder der andere der Melancholie. Auch das Verhältnis zu dem Kapitän ist ein ganz besonderes, dem sich nichts auf dem festen Lande vergleichen lässt. Das russische Sprichwort sagt, Gott ist hoch und der Kaiser ist fern. Unumschränkter als der Kaiser ist an seinem Bord der Mann, der immer Gegenwärtige, an den man auch gleichsam mit dem Rücken angewachsen ist, den man nicht ausweichen, den man nicht vermeiden kann. Herr von Kotzebue war liebenswürdig und liebenswert. Unter vielen Eigenschaften, die an ihm zu loben waren, stand obenan seine gewissenhafte Rechtlichkeit. Aber die zu seinem Herrscheramte erforderliche Kraft musste er sich mit dem Kopfe machen. Er hatte keine Charakterstärke. Und auch er hatte seine Stimmungen. Er litt an Unterleibsbeschwerden. Und wir spürten ungesagt auf dem Schiffe, wie es um seine Verdauung stand. Bei dem gerügten Mangel, besonders in der späteren Zeit der Reise, wo seine Kränklichkeit zunahm, mochte er leicht von dem, der ohne arg gerade vor sich schritt und fest auftrat, sich gefährdet glauben. Auf der Fahrt durch den Atlantischen Ozean hatte er die Vorurteile abgestreift, die er gegen mich gefasst haben mochte, und ich kam für seinen Günstling zu gelten. Ich hing ihm aber auch an mit fast schwärmerischer Liebe. Später wandte er sich von mir ab und auf mir lastete seine Ungnade. Auf Teneriffa macht Chamisso die Bekanntschaft des Mineralogen Escola und unternimmt zusammen mit Eschscholz eine Wanderung. Man möchte erwarten, dass auf Reisende, die aus einer nordischen Natur unmittelbar in eine südliche versetzt werden, der unvermittelte Gegensatz mit gleichsam märchenhaftem Reiz einwirken müsse. Dem ist aber nicht also. Die Reihe der im Norden empfangenen Eindrücke liegt völlig abgeschlossen hinter uns. Eine neue Reihe anderer Eindrücke beginnt, die, von jener ganz abgesondert, durch nichts mit ihr in Beziehung gesetzt wird. Die Zwischenglieder, welche beide Endglieder zu einer Kette, beide Gruppen zu einem Bilde vereinigen würden, fehlen eben zu einem Gesamteindruck. Wenn wir nach unserem Winter die Bäume langsam zögernd knospen gesehen und sie auf einmal nach einem warmen Regen Blüten entfalten und Blätter und der Frühling erscheint in seiner Pracht, dann schwelgen wir in dem Märchen, das die Natur uns erzählt. Wenn wir in unseren Alpen von der Region der Saaten durch die der Laub- und Nadelwälder und die der Triften zu den Schneegipfeln hinan und von diesen wiederum in die fruchtbaren Täler herabsteigen, haben die Verwandlungen, die wir schauen, für uns einen Reiz, dessen der Gegensatz der verschiedenen Naturen entbehrt, welchen uns das Schiff entgegenführt. Aber die Veränderung des gestirnten Himmels und der Temperatur während der Fahrt schließt sich jenen Beispielen an. Ich füge erläuternd eine andere Beobachtung hinzu. Wir können auf einem hohen Standpunkt schwindlig werden, wenn unser Blick an der Mauer des Turmes oder an Zwischengegenständen in die Tiefe unter uns hinabgleitet. Der Luftschiffer aber mag auf die Erde unterwärts blicken, er ist dem Schwindel nicht ausgesetzt. Von Teneriffa ging es nach Südamerika. Chamisso erhielt die unvermeidliche Äquatortaufe. In Brasilien setzten die Einheimischen die für die Jahreszeit ungewöhnlichen anhaltenden Regenfälle in Beziehung zu der Ankunft der Russen, wie Chamisso in seinem Tagebuch bemerkt. Zum Glück ohne weiterreichende Folgen für die Besatzung der Rurik. Allerdings waren unter solchen Wetterbedingungen die emsig gesammelten Pflanzen schwer zu trocknen und beiläufig erschöpfte sich bei diesen Versuchen der Papiervorrat des Schriftstellers. Das Lamento über verlorene Pflanzenpräparate zieht sich durch den gesamten Reisebericht. Wurden die auf Deck zum Trocknen ausgelegten Pflanzen nicht bei den täglichen Reinigungsaktionen achtlos über Bord geworfen, so stopften sich einige findige Matrosen das Heu in einen Sack und stellten sich auf diese Weise bequeme Kopfkissen her. Wie es Chamisso dennoch gelang, eine Fülle Materials in die Heimat zu bringen, bleibt unerfindlich. Der Kapitän baute, je nach Laune, Widerstände auf oder schenkte dem in seinen Augen dubios erscheinenden Franco-Preußen seine Gunst. Die Besatzungsmitglieder, Offiziere wie Matrosen, ignorierten Chamissos Auftrag wie seine Wünsche. Befehle hatten nur vom Kapitän zu kommen. Anpassungsfähig wie wenige andere Dichter, die sich ins tätige Leben versetzt sehen, saß Chamisso doch immer zwischen mehreren Stühlen, nie aber auf dem nackten Boden. Die Stühle, das waren der französische Adel, in den er hineingeboren worden war und zu dem sich der Zugang nach der Revolution wieder geöffnet hatte, durch die Hand der Madame de Stael. Das Deutschtum und die Romantik, die in ihm gegen den positivistischen Forscher stritten, und der versponnene Intellektualismus, den er im Kreis seiner Berliner Freunde E.T.A. Hoffmann, de la Motte Fouquet, Hitzig und Farnhagen von Ense erlebt und genossen hatte. Sein Harmoniebedürfnis war so ausgeprägt wie seine Fähigkeit zur Freundschaft. Auf der dreijährigen Rurik-Reise leerte er davon manch süßen und manch bitteren Becher. Die Rolle des Außenseiters auf der Rurik nahm er mit Nachsicht und Humor an. Aber mit einer anderen, gesteigerten Form menschlicher Missachtung und Unterdrückung machte er in Brasilien Bekanntschaft. Wir fanden hier den Sklavenhandel noch im Flur. Das Gouvernement Santa Catarina bedurfte allein jährlich 5 bis 7 Schiffsladungen Neger, jede zu 100 gerechnet, um die zu ersetzen, die auf den Pflanzungen ausstarben. Die Portugiesen führten solche aus ihren Niederlassungen in Kongo und Mosambik selber ein. Der Preis eines Mannes in den besten Jahren betrug 200 bis 300 Piaster. Ein Weib war viel geringeren Wertes. Die ganze Kraft eines Menschen schnell zu verbrauchen und ihn durch neuen Ankauf zu ersetzen, schien vorteilhafter zu sein, als selbst Sklaven in seinem Hause zu erziehen. Mögen euch ungewohnt diese schlichten Worte eines Pflanzers der neuen Welt ins Ohr schallen. Der Anblick dieser Sklaven in den Mühlen, wo sie den Reis in hölzernen Mörsern mit schweren Stampfkolben von seiner Hülse befreien, indem sie den Takt zu der Arbeit auf eine eigentümliche Weise ächzen, ist peinvoll und niederbeugend. Solche Dienste verrichten in Europa Wind, Wasser und Dampf, und schon stand zu Krusensterns Zeit eine Wassermühle im Dorfe San Miguel. Die im Haus der Herren und die in ärmeren Familien überhaupt gehalten werden, wachsen natürlich den Menschen näher als die, deren Kraft bloß maschinenmäßig in Anspruch genommen wird. Wir waren übrigens nie Zeugen grausamer Misshandlungen derselben. Das Weihnachtsfest schien, wie überall das Fest der Kinder, auch hier das Fest der Schwarzen zu sein. Sie zogen truppenweise fantastisch ausstaffiert von Haus zu Haus durch die Gegend und spielten und sangen und tanzten um geringe Gaben ausgelassener Fröhlichkeit hingegeben. Um Weihnachten diese grüne Palmen- und Orangenwelt. Überall im Freien Paniere und Fackeln, Gesang und Tanz und das freudige Stampfen des Fandango. In den letzten Tagen hatten die Genossen Bekanntschaften angeknüpft, bei denen sie das Fest feiern mochten. Ich war an diesem Abend so für mich allein. Salas y Gomez raget aus den Fluten des stillen Meers. Ein Felsen, kahl und bloß, verbrannt von scheitelrechter Sonne Gluten, Ein Steingestell, ohn alles Gras und Moos, das sich das Volk der Vögel auserkor, zur Ruhstatt im bewegten Meeresschoß. So stieg vor unseren Blicken sie empor, als auf dem Rurik Land im Westen, Land, der Ruf vom Mastkorb drang zu unserem Ohr. Als uns die Klippe nah vor Augen stand, gewahrten wir der Meeresvögel Scharen und ihre Brüteplätze längs dem Strand. Da frischer Nahrung wir bedürftig waren, so ward beschlossen, den Versuch zu wagen, in zweien Booten an das Land zu fahren. Es ward dabei zu sein mir angetragen. Das Schrecknis, das der Ort mir offenbart, ich werde es jetzt mit schlichten Worten sagen. Wir legten bei, bestiegen wohlbewahrt die ausgesetzten Boote, stießen ab und links der Brandung rudernd ging die Fahrt. Wo unterm Wind das Uferschutz uns gab, ward angelegt bei einer Felsengruppe, wir setzten auf das Trockene unseren Stab. Und eine rechts und links die andere Truppe verteilten sich den Strand entlang die Mannen, ich aber stieg hinan die Felsenkuppe. Vor meinen Füßen wichen kaum von dannen die Vögel, welche die Gefahr nicht kannten und mit gestreckten Hälsen sich besannen. Der Gipfel war erreicht. Die Sohlen brannten mir auf dem heißen Schieferstein, indessen die Blicke den Gesichtskreis rings umspannten. Diese 11 Strophen bilden den Anfang des langen, erzählenden Gedichtes Salas y Gomez, das Chamisso 1829 verfasste, also über 20 Jahre nach seiner Reise, die ihn auf dem Weg von Brasilien ums Kap Horn nach Chile und weiter ins russische Kamtschatka auch auf diese Insel geführt hatte. Von all den Anlegestellen auf seiner Reise, neben den bereits genannten Kalifornien, die Osterinsel, die Aleuten, Hawaii, die Philippinen, die Sandwich- und die Johnston-Inseln, auch Kapstadt, haben ihn wohl die Inseln von Mikro und Polynesien am meisten beeindruckt, die Marianen, die Karolinen, die Marshall-Inseln, nicht zuletzt wegen ihrer Bewohner, mit ihrem anmutigen Wesen und ihrer Naturverbundenheit. Ich ergreife diese Gelegenheit auch hier gegen die Benennung Wilde in ihrer Anwendung auf die Südsee-Insulaner feierlichen Protest einzulegen. Ich verbinde gern, so viel ich kann, bestimmte Begriffe mit den Wörtern, die ich gebrauche. Ein Wilder ist für mich der Mensch, der ohne festen Wohnsitz, Feldbau und gezähmte Tiere keinen anderen Besitz kennt als seine Waffen, mit denen er sich von der Jagd ernährt. Wo den Südsee-Insulanern Verderbtheit der Sitten Schuld gegeben werden kann, scheint mir solche nicht von der Wildheit, sondern vielmehr von der Übergesittung zu zeugen. Die verschiedenen Erfindungen, die Münze, die Schrift und so fort, welche die verschiedenen Stufen der Gesittung abzumessen geeignet sind, auf denen Völker unseres Kontinents sich befinden, hören unter so veränderten Bedingungen auf, einen Maßstab abzugeben für diese insularisch abgesonderten Menschenfamilien, die unter diesem wonnigen Himmel ohne gestern und morgen dem Momente leben und dem Genosse. Zu einem dieser Einwohner kommt es zu einer längeren und intensiven Beziehung. Es ist Kadu, ein kleiner Odysseus der Südsee. Wir hatten zu Anfang 1817 im äußersten Osten dieser Provinz auf der Gruppe Otja und Kaben der Inselkette Radak mit dem lieblichen Volke, welches sie bewohnt, Bekanntschaft gemacht und Freundschaft geschlossen. Als wir darauf in die Gruppe Aur derselben Inselkette einfuhren, die Eingeborenen auf ihren Booten uns entgegenkamen und, sobald wir Anker geworfen, an unseren Bord stiegen, trat aus deren Mitte ein Mann hervor, der sich in manchen Dingen vor ihnen auszeichnete. Er war nicht regelmäßig tätowiert wie die Radaker, sondern trug undeutliche Figuren von Fischen und Vögeln einzeln und in Reihen um die Knie, an den Armen und auf den Schultern. Er war gedrungeneren Wuchses, hellerer Farbe, krauseren Haares als sie. Er redete uns in einer Sprache an, die von der Radakischen verschieden, uns völlig fremd klang. Und wir versuchten gleich vergeblich, die Sprache der Sandwich-Insel mit ihm zu reden. Er machte uns begreiflich, er sei gesonnen, auf unserem Schiffe zu bleiben und uns auf unseren ferneren Reisen zu begleiten. Ward ihm gern gestattet. Er blieb von Stunde an unserem Bord, ging auf Auer nur einmal mit Urlaub an Land und verharrte bei uns, unser treuer Gefährte, den Offizieren gleichgehalten und von allen geliebt, bis zu unserer Rückkehr auf Radak, wo er mit schnell verändertem Entschluss erkor, sich anzusiedeln, um der Bewahrer und Ausgeber unserer Gaben unter unseren dürftigen Gastfreunden zu sein. Es könnte niemand von dem menschenfreundlichen Geiste unserer Sendung durchdrungener sein als er. Kadu hatte Gemüt, Verstand, Witz. Je näher wir einander kennenlernten, je lieber gewannen wir ihn. Wir fanden nur bei seinem lieblichen Charakter eine gewisse Trägheit an ihm zu bekämpfen, die sich unseren Absichten entgegensetzte. Er mochte nur gern singen oder schlafen. Als wir uns bemühten, über die Inseln, die er bereist oder von denen er Kenntnis hatte, Nachrichten von ihm einzuziehen, beantwortete er nur die Fragen, die wir ihm vorlegten. Und dieselbe Frage nicht gern zweimal, indem er auf das, was er bereits ausgesagt hatte, sich bezog. Wenn im Verlauf des Gesprächs Neues an das Licht gefördert ward, welches verschwiegen zu haben wir ihm verwiesen, pflegte er gelassen zu entgegnen, das hast du mich früher nicht gefragt. Und dabei war sein Gedächtnis nicht sicher. Die Erinnerungen lebten nach und nach in ihm wieder auf, so wie das Ereignis sie hervorrief, und wir glaubten zugleich zu bemerken, dass die Menge und Vielfältigkeit der Gegenstände, die seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, frühere Eindrücke in ihm verlöschten. Die Lieder, die er in verschiedenen Sprachen sang und von den Völkerschaften, unter welchen er gelebt, erlernt hatte, waren gleichsam das Buch, worin er Auskunft oder Belege für seine Angaben suchte. Ei kualoloa keau ikana elele, ei kualoloa keau ikana elele, halakua ulupana eva idalau, hino tama ota oiaku, kepa kepa kamaho kaleua, pohi naita vela te atua, uahi puna ika oloka pohaku. Una pea ia e ka vaine, nana hua ika papa olue ai, momoku ahi puna hala ia puai. Ei ue a iulai, a uli ia la ikai, a iue a iulai, a uli ia la ikai. Auf einer Wanderung durch das fruchtreiche Tal hinter Hanaroru fand ich einst am Rande eines der Wasserbehälter, worin der Taro gezogen wird, ein schönes Gras, welches ich mich nicht erinnerte gesehen zu haben und wovon ich mir gleich Exemplare ausriss. Bei dem Geschäfte traf mich ein Owai hier an, der darob mich ausschalt und pfändete und den ich nur mit Mühe beschwichtigen konnte. Ich erzählte Herrn Marini das Ereignis und zeigte ihm das Gras. Der Mann war sein Pächter, das Gras war der Reis, der, nachdem manche frühere Versuche missglückt, endlich in diesem Jahre zuerst auf diesen Inseln gegrünt hatte. Mag mancher Botaniker mich auslachen, dem es vielleicht nicht besser ergangen wäre. Auch ich hätte Oryza sativa im Herbario nicht verkannt. Der Missverständnisse gibt es viele in der Forschung, komische und von den Forschern selbst mit Vehemenz oder Erbitterung verfochtene. Eines davon konnte Chamisso auf seiner Reise ausräumen, zwei Algen betreffend, die man bisher für eine in verschiedenen sich wandelnden Ausprägungen gehalten hatte. Unter den Seepflanzen, die ich vom Kap mitgebracht habe, hat eine, oder nach meiner Ansicht haben zwei, eine große Rolle in der Wissenschaft gespielt, indem sie für die Verwandlung der Gattungen und Arten in andere Gattungen und Arten Zeugnis ablegen gesollt. Ich habe wohl in meinem Leben Märchen geschrieben, aber ich hüte mich in der Wissenschaft, die Fantasie über das Wahrgenommene hinausschweifen zu lassen. Ich kann in einer Natur, wie die der Metamorphosler sein soll, geistig keine Ruhe gewinnen. Beständigkeit müssen die Gattungen und Arten haben oder es gibt keine. Was trennt mich Homo sapiens denn von dem Tiere, dem Vollkommeneren und dem Unvollkommeneren, und von der Pflanze, der Unvollkommeneren und der Vollkommeneren, wenn jedes Individuum vor- und rückschreitend aus dem einen in den anderen Zustand übergehen kann? Ich sehe in meinen Algen nur einen Spherokokkus, der auf einer Konferva gewachsen ist, nicht etwa wie die Mistel auf einem Baume wächst, nein, wie ein Moos oder eine Flechte. Der Forscher denkt die Welt, indem er ihr hinterherdenkt. Er denkt darüber nach, wer ihn denkt, wer die Welt denkt, der er denkend auf den Grund zu kommen sucht. Er hat Ameisen beobachtet, die Erdpole bereist, alte Knochen und Städte ausgegraben, Hieroglyphen entziffert, Pflanzen getrocknet und katalogisiert. Er hat Planetenbahnen berechnet und Atomkerne gespalten. Er hat Organe verpflanzt und Gene manipuliert. Er stellt Fragen an die Natur und nennt das Experiment. Und in jeder Antwort, die er erhält, bergen sich 1000 neue Fragen. Büchsen der Pandora. Des Forschens, das weiß er, ist kein Ende, es sei denn, die Forschung selbst bereitet mit ihren zerstörerischen Ergebnissen dieses Ende. Von Geheimnissen fühlt der Forscher sich angezogen, aber er liebt sie nicht, schätzt sie allenfalls als Aufgabestellungen. Liebte er sie, würde er sie lassen, wie sie sind, was sie sind, Geheimnisse. Sein Tun und Trachten aber richten sich auf die Zerstörung des Geheimnisses. Wo ein Forscher anzutreffen ist, birgt sich nicht selten ein noch ungelöstes Rätsel, kaum jemals ein Geheimnis. Denn die Nähe des Forschers wandelt noch jedes Geheimnis zum Rätsel. Ein Geheimnis zum Rätsel machen und das Rätsel lösen ist seine Devise. Der Geheimnisträger kommt als Typus unter Forscher nicht vor, aber unfreiwillig deckt er Geheimnisse auf, immer dann, wenn er ein Rätsel gelöst hat. Der Forschungsreisende, Träger der Wissbegier um die Welt, die beauftragten Augen seiner ihm angestammten Kultur. Ist der heutige Forschungsreisende einer, der eine Planstelle im Weltbetrieb innehat, so war jener des 19. Jahrhunderts einer, der mit den geweiteten Augen eines Kindes, dem man ein Märchen erzählt, die Schöpfung abläuft, im Bewusstsein der Geborgenheit durch die Mutter, die Urmutter mit dem Namen Natur. Trotz aller Gefahren, die sie auf ihn zu lenken imstande ist. Ich streifte auf der Erde umher, bald ihre Höhen, bald die Temperatur, ihre Quellen und die der Luft messend, bald Tiere beobachtend, bald Gewächse untersuchend. Ich eilte von dem Äquator nach dem Pole, von der einen Welt nach der anderen, Erfahrungen mit Erfahrungen vergleichend. Die Eier der afrikanischen Strauße oder der nördlichen Seevögel und Früchte, besonders der Tropenpalmen und Bananen, waren meine gewöhnlichste Nahrung. Für mangelndes Glück hatte ich als Surrogat die Nikotianer und für menschliche Teilnahme und Bande die Liebe eines treuen Pudels, der mir meine Höhle in der Thebais bewachte und, wenn ich mit neuen Schätzen beladen zu ihm zurückkehrte, freudig an mich sprang und es mich doch menschlich empfinden ließ, dass ich nicht allein auf der Erde sei. Noch sollte mich ein Abenteuer unter die Menschen zurückführen, sagt Peter Schlemihl in seiner wundersamen Geschichte. Manche Forscher waren Dichter, aber der Dichter ist immer auch Forscher. Das Abenteuer, das den Forscher und Dichter Chamisso erneut unter die Menschen seines Kulturkreises führte, bestand in der Gründung einer Familie und nicht zuletzt in der Aufarbeitung seiner Weltreise, die Stoff für ein ganzes Leben bot. Forscherleben, Dichterleben. Den Berliner Zoologieprofessor Martin Hinrich Karl Lichtenstein erreichte einst ein sonderbarer Brief. Absender war der allseits bekannte Schriftsteller oder auch Stellschrifter, wie er selbst einmal unterschrieb, und Komponist E.T.A. Hoffmann. An Sie, hochverehrtester Freund, wende ich mich zutrauungsvoll mit einer recht dringenden Bitte. Chamisso hat mir als Vermächtnis die Idee einer Erzählung hinterlassen, die ich auszuarbeiten eben im Begriffe stehe. Ein Professor der Botanik stirbt und hinterlässt nicht allein eine sehr reiche Pflanzensammlung, sondern er hat auch in einem kleinen, besonders angelegten Treibhause ganz seltene Pflanzen und Blumen gezogen. Unter diesen befindet sich ein Exemplar, von dem es ganz unerhört ist, dass es in diesem Himmelsstrich selbst in einem Treibhause gedieh. Die Witwe, eine ganz alte Frau, veräußert nichts davon, da sie selbst mit der Wartung der Pflanzen bekannt ist und daran Freude hat. Sie verwehrt selbst dem Amanuensis des seligen Herrn, einem blutjungen, enthusiastischen Botaniker, dessen ganzes Herz an jener seltenen Pflanze im Treibhause hängt, den Zutritt. Bis er sich entschließt, die Alte zu heiraten und so weiter. Ich bin gar nicht Botaniker, muss also irgendein botanisches Werk tüchtig lesen und mich imprägnieren. Könnte ich wohl durch Ihre Güte ein solches Werk auf einige Tage erhalten? Könnten Sie mir wohl eine fremde Pflanze nennen, die Chamisso etwa gemeint haben dürfte? Sie glauben nicht, wie viel Freundschaft Sie mir durch die gütige Erfüllung meiner Bitte erzeigen würden. Mit der innigsten Hochachtung, Ihr ergebenster Hoffmann. Da dieser Brief mit dem 13. Januar 1818 datiert ist, dem Jahr von Chamissos Rückkehr, der also noch 20 Jahre zu leben hatte, in ihm aber von einem Vermächtnis die Rede ist, kann man mutmaßen, dass beide, Chamisso und Hoffmann, zumindest den Dichter Chamisso, für tot hielten. Heimkehret fernher aus den fremden Landen, in seiner Seele tief bewegt der Wanderer. Er legt von sich den Stab und kniet nieder und feuchtet deinen Schoß mit stillen Tränen, o deutsche Heimat. Woll ihm nicht versagen für viele Liebe nur die eine Bitte. Wann müd am Abend seine Augen sinken, auf deinem Grunde lass den Stein ihn finden, darunter er zum Schlaf sein Haupt verberge. Dies sind die ersten Zeilen, die Chamisso nach seiner Rückkehr schrieb, noch im Hafen von Swinemünde, den er am 17. Oktober 1818 erreicht hatte. Die Rurik-Expedition war infolge einer Erkrankung des Kapitäns Otto von Kotzebue vorzeitig beendet worden. Tief bewegt der Wanderer. Die Welt war durch ihn hindurchgegangen. Begeistert hatte Chamisso ihre Erscheinungen zu erfassen versucht, mehr auf die Art des Wissenschaftlers als auf die des Dichters. Der mochte auf der Fahrt gestorben oder in einen Dornröschenschlaf verfallen sein. Das zu beurteilen steht uns nicht an. Immerhin kam in den ihm verbliebenen 20 Lebensjahren noch manches literarische Zeugnis aus seiner Feder, darunter das im Ansatz bereits gehörte Gedicht Salas y Gomez. Nach der Rückkehr nahm Chamisso sein Studium an der Berliner Universität wieder auf. Ziel war die Erlangung des Doktortitels. Das vom preußischen Kulturminister neu gegründete Königliche Herbarium, das auch Chamisso eine Reihe von dessen auf der Reise gesammelten Belegexemplaren verdankte, bot dem Furore machenden Heimkehrer eine Kustodenstelle an. Zugleich wurde er Mitarbeiter des Botanischen Gartens, damals noch in Schöneberg, und erhielt eine Amtswohnung, die 1822 den Flammen zum Opfer fiel. Ist euch einmal wie mir das Haus, das ihr bewohntet, in einer schönen Nacht über dem Kopfe abgebrannt? Habt ihr besonnen und tätig für Weib und Kind, für Habe und Gut Sorge getragen und von allem, was zu tun war, nichts versäumt? Dasselbe mag für den Seeoffizier ein Sturm sein. Mit gesteigerter Tätigkeit führt er den Kampf gegen das Element und hat, siegend oder besiegt, Freude an sich selber, ist reicher nach überstandener Gefahr um eine erfreuliche Erfahrung von der eigenen Tatkraft. Seine Arbeit bestand im Wesentlichen im Bestimmen und systematischen Ordnen seiner und anderer Forscher Sammelernte. Eine Arbeit, die er in schöner Eintracht mit seinem alten Freund Schlechtendahl, dem zweiten Kustos, verrichtete. Der erzählt, an demselben Tisch einander gegenüber sitzend, untersuchten und beschrieben wir zusammen, wobei einer dem anderen durch seine Erfahrungen und Kenntnisse zu Hilfe kam. Es war ein schönes, ruhiges Verhältnis. Auf dem Wege, der ihn vom Tore über das Feld nach Schöneberg führte, botanisierte er entweder und brachte dies und jenes Merkwürdige oder Brauchbare mit, oder er ging, mit einer Dichtung beschäftigt, sinnend hinüber, ergriff, angekommen Feder und Papier, um das Gedichtete festzuhalten, und manches Schöne habe ich hier zuerst gehört. Als Autodidakt entbehrte Chamisso jener Sicherheit, welche ein frühes Lernen und eine von Kindesalter angefangene Übung gewährt und die Dinge uns unauslöschlich einprägt. Es war ihm daher angenehm, sich auf einen anderen zu stützen, der ihm jene Sicherheit gewähren konnte. Wie gut er aber selbstständig arbeiten konnte, das zeigen die Bearbeitungen mehrerer Pflanzenfamilien, welche er ganz allein oder fast allein über sich nahm und vollendete, als Kränklichkeit mich während der Wintermonate zwang, dem stetigen Besuch des immer eine halbe Stunde vor dem Tore liegenden Herbariums zu entsagen. Noch heute zeugen geografische und botanische Namen von der Rurik-Expedition. Die Insel Romanzow nach dem Schirmherrn der Unternehmung. Der Kotzebusund zu Ehren des Kapitäns. Eine ebenfalls neu entdeckte Insel vor der Küste Alaskas und eine Bucht der Inselgruppe Lugunor in der Südsee nach dem Dichter und Titulargelehrten. Die Escholz-Bucht schließlich nach dem Bordarzt. Der Botaniker Heinrich Friedrich Link, Direktor des Berliner Botanischen Gartens, benannte ein Nachtkerzengewächs nach seinem bewährten Freund und Mitarbeiter Camisonia. Bis heute tragen 5 Pflanzengattungen und 28 Pflanzenarten Chamissos Namen. Im Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 hörten Sie eine Sendung von Jürgen Wellbrock, Dass ich kein Dichter bin, Adelbert von Chamissos Forschungsreise auf der Brigg Rurik. Sie können die vollständige Sendung auch auf den Wissenschaftsseiten im Internetangebot von Radio Bremen hören und im Text nachlesen unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort. Am kommenden Donnerstag, heute in einer Woche, wieder um 21 Uhr, bringen wir im Forum der Wissenschaft eine Sendung von Konrad Lindner, Der bedrohte Frieden, Karl Friedrich von Weizsäcker und die Verantwortung der Wissenschaft.